Eine leere Flasche Wein auf dem Küchentisch. Ich merke, es kommt über mich, es helfen keine Zügel. Ich bin kurz davor, wie ein Wüterich aus der Tür zu gehen und über den Dingen zu stehen. Me, myself and I. Es gibt in vielen Fällen keine Lösung. Schreibe ich ein Lied, verzweifelt der Beat, dann meine Art, die Reime zu ziehen. Ich weiß auch nicht wie, woher oder warum die ganzen Silben da sind. Das hat mit Wissen gar nichts zu tun wie der Kindergarten. Du kannst es nicht erwarten, dass ich mit vielen verplanten, ziellosen Taten deine 7 Tage nur ein kleines bisschen verziere. Doch schick ich die Liebe an die, die die Kultur nach oben halten. Davon gibt es nicht viele. Und sage Prost, Holz, und das soll einiges heißen. Es gibt noch einiges zu schreiben, wenn der Mond kommt, geht die Sonne um. Sonst gebe ich heute diese Ideen mit Riso intim und pack es auf Platte jetzt für alle Heads, alle im Netz. Und sage Prost, Holz, und das soll einiges heißen. Es gibt noch einiges zu schreiben, wenn der Mond kommt, geht die Sonne um. Sonst gebe ich heute diese Ideen mit Riso intim und pack es auf Platte jetzt für alle Heads, alle im Netz. Neue Flasche auf den Tisch, heute trinke ich aus für mich. Heute bin ich drauf und dicht, ich bin ein Taugenichts. Oh ja, man glaubt es nicht. Ich bin so faul, dass ich keinen Bock auf Denken hab, weil es mir auch nichts bringt. Deswegen schreibe ich die Zeilen, wie sie kommen, und ja, sie kommen gut. Ich hab einen vollen Hut mit Texten, die nur Rollen tun. Schon ist dieser volle Hut mit Action um den Block herum. Weg die Ratte, vergessen festzumachen. Egal, ich kicke den fiesesten Flow, binde ihn diesmal ins Klo. Mische bis Lieder so dope sind wie Sozialpädagogen. In meiner eigenen Wohnung finde ich den weiteren Stroh rum. Dicker Schluck und ich bin breit wie verzweifelte Polen. Prost, Holz, und das soll einiges heißen. Es gibt noch einiges zu schreiben, wenn der Mond kommt, geht die Sonne um. Sonst gebe ich heute diese Ideen mit Riso intim und pack es auf Platte jetzt für alle Heads, alle im Netz. Und sage Prost, Holz, und das soll einiges heißen. Es gibt noch einiges zu schreiben, wenn der Mond kommt, geht die Sonne um. Sonst gebe ich heute diese Ideen mit Riso intim und pack es auf Platte jetzt für alle Heads, alle im Netz. Die Flasche ist leer, doch ich verlange nach mehr, damit ich in einem dicken Rausch von solchen Tagen erzähl. Ich kacke die Welt in wenigen Stunden mit diesem Tape zu. Ist echt cool, wie Grise und Holz in diesem Game rule. Bitte nicht allzu ernst nehmen, bitte nur weil es so geht auf jeden. Hab ne Menge Fun mit diesem Ding, immerhin bringen die in wenigen Tagen Raps auf taktlose Beats, das gab es noch nie. Und wenn doch, klingt es anders als die. Wow, vollkommen anders und neben der Spur. Wow, das ist der Anlass, wir gehen auf Tour. Hebeln die Uhr aus ihren Angeln und stoppen die Zeit. So für das Tape eine halbe Woche gereicht. Over und tight. Und das soll einiges heißen. Es gibt noch einiges zu schreiben, wenn der Mond kommt, geht die Sonne um. Sonst gebe ich heute diese Ideen mit Riso intim und pack es auf Platte jetzt für alle Heads, alle im Netz. Und sage Prost, Holz, und das soll einiges heißen. Es gibt noch einiges zu schreiben, wenn der Mond kommt, geht die Sonne um. Sonst gebe ich heute diese Ideen mit Riso intim und pack es auf Platte jetzt für alle Heads, alle im Netz.